WDR 5. Neugier genügt. +55 Grad, 56 Minuten südliche Breite und 67 Grad, 19 Minuten westliche Länge. Hier am südlichsten Zipfel des südamerikanischen Kontinents, wo Atlantik und Pazifik aufeinanderstoßen, ankert die Stella Australis. This is how it looks, the Cape. The south face of Ornos Island are the Cape. Die Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes sind aufgeregt. Wird sich ihr Lebenstraum heute tatsächlich erfüllen? Es ist ein stürmischer, kalter Nachmittag. Schneetreiben und blauer Himmel haben den ganzen Tag über im Streit miteinander gelegen. Muy buenas noches, queridos pasajeros. We hope that we have fulfilled all your expectations. Gerade hat Kapitän Navarro die frohe Botschaft verkündet. Poseidons Wellenmaschine fehlt es an Energie. Die Wetterverhältnisse machen es möglich, anzulanden. Auf dem Eiland, dessen Name Legende ist. Ein Mythos für Besucher aus der ganzen Welt. Ja, natürlich. Das ist schon eine einmalige Erfahrung, hier nach Cap Horn zu fahren. Hier am südlichsten Punkt der Welt quasi, bevor die Antarktis beginnt, gewesen zu sein. Come along, folks! Verpackt in Thermohosen und knallroten, dick gefütterten Sicherheitsjacken mit dem Logo des Kreuzfahrtschiffes geht es für die kleine Touristengruppe los. Start der Expedition, wie die Ausflüge in den robusten Schlauchbooten des chilenischen Kreuzfahrtschiffes heißen. Wie Hühner auf der Stange drängen sich 10 Vermummte auf den Gummiwülsten. Der Mann am Steuer dreht den Außenborder auf. Ein dünner Schleier aus eisigem Meerwasser überzieht die Passagiere. Vor der Fertigstellung des Panamakanals 1914 galt der Weg um Kap Horn als die einzige befahrbare Route, um den südamerikanischen Kontinent zu umschiffen. Eine Alternative gab es nicht. Der Weg durch die weiter nördlich gelegene Magellanstraße war für Windjammer unpassierbar, bedingt durch Enge und Gegenströmung. Zum Kreuzen gegen den Wind brauchten sie viel Platz. Die schnellste Kap Horn-Umsegelung gelang 1938 der Viermast-Bark Grival in nur 5 Tagen. Den Negativrekord hält das deutsche Segelschiff Susanna, das 1905 99 Tage für die Umschiffung benötigte. Heute ist ein bunter Haufen Weltenbummler, Südamerikaner, Australier und Europäer fest entschlossen, die chilenische Insel zu betreten, auf der Suche nach der touristischen Terra Incognita. Am Strand werden die Besucher von Magellan-Pinguinen bereits erwartet. Sie wackeln und räkeln sich auf den sonnengewärmten Felsen. Dann geht es eine knapp 250 Meter hohe Treppe nach oben. Von dort hat man einen fantastischen Ausblick. Ringsherum erheben sich kantige Hügelketten anderer Inseln. Einsam und wie verloren liegt unten das Kreuzfahrtschiff in dieser ungeheuren Weite vor Anker. Glasklar ist die Luft um das etwa 12 Quadratkilometer große Inselplateau. Holzstege durchkreuzen die Isla de Hornos. Darauf bewegt sich im Gänsemarsch eine Ansammlung roter Sicherheitswesten. Alle Besucher wollen zuerst zum Monument von Kap Horn, das Ende 2014 während eines Orkans teilweise zerstört wurde. Aus dessen massiven, versetzt montierten Stahlplatten wurde im Gedenken an die zahllosen, vor Kap Horn verunglückten Seeleute ein fliegender Wanderalbatros ausgespart. Wir stehen hier vor dem Kap Horn-Denkmal, das die Silhouette eines Wanderalbatros zeigt und der in Richtung der Drake-Passage zur Antarktis schaut. Der chilenische Expeditionsleiter Francisco Cardenas. Vor Kap Horn sind mehr als 800 Schiffe gesunken und 10.000 Männer ertrunken. Der größte Schiffsfriedhof der Welt. Die Seeleute glauben, dass die Seelen der toten Matrosen in den Albatrossen weiterleben. Das ist doch eine schöne Legende. Cardenas ist Naturforscher und Vogelkundler. Der großgewachsene N40er mit kroatischen Vorfahren steht auf einer Anhöhe von Kap Horn. Hier, etwa 950 Kilometer vom antarktischen Festland entfernt, versammelt sich um ihn herum die kleine Gruppe Touristen. Heute, bei Niedrigwasser, lassen sich sogar die Masten einiger Wracks erkennen, der größte Schiffsfriedhof der Welt. About 10 years ago I met the last two Cap Horniers of the world. Vor etwa 10 Jahren habe ich die letzten beiden Cap Horniers getroffen. Zwei Herren aus Deutschland, die schon über 90 waren. Wir landeten auf Kap Horn. Das war ein sehr bewegender Moment. Und die beiden fingen zu weinen an, weil es für sie ein ganz besonderes Erlebnis war. Mittlerweile sind die beiden gestorben. They are gone. Thank you. It was a pleasure. Thank you. 1937 wurde im französischen Saint-Malo die Bruderschaft der Cap Horniers gegründet, erklärt Cardenas. Kommandierende Kapitäne, die Kap Horn auf einem Frachtsegler ohne Hilfsmotor bezwangen, wurden Ehrenmitglieder dieser internationalen Gemeinschaft. Wahrzeichen ist der Kopf eines Albatrosses, der im Schnabel ein rautenförmiges Objekt hält. Dieses Symbol stützt sich auf eine alte Tradition. Matrosen befestigten daran als Köder ein Stück salziges Fleisch und warfen es mit einer dünnen Angelschnur aufs Meer hinaus. Sobald ein Albatros anbiss, blieb das Objekt am gebogenen Schnabel des Vogels hängen. Während die Schnur gespannt gehalten wurde, konnte der Vogel nicht entkommen. Die Matrosen zogen ihn aufs Deck, um ihn anschließend wieder freizulassen. And I remember another occasion when a gentleman from Italy brought a crown of flowers. Und dann erinnere ich mich an einen Italiener. Der hatte extra einen Blumenkranz mit nach Kap Horn gebracht. Wir haben für ihn eine besondere Zeremonie organisiert und warfen das Gebinde ins Meer. Dabei rezitierten wir ein Gedicht für die Kap Horniers. Das war schon sehr bewegend und hat mich tief berührt. Everything was really emotional, very deep. Yeah, it's something very deep in my life indeed. Isla de Hornos gehört zu Chile und gilt landläufig als südlichster Punkt Südamerikas. Ganz korrekt ist das zwar nicht, denn die menschenleeren Diego Ramirez-Inseln liegen 100 Kilometer weiter südlich, aber was sind die schon im Vergleich zu Kap Horn? Und außerdem ist das Eiland bewohnt. Kap Horn ist eine kleine Insel. Es gibt das Denkmal, einen Leuchtturm, eine kleine Kapelle und ein Postamt. Hier wohnt ein Angehöriger der chilenischen Marine mit seiner Familie für ein ganzes Jahr. Das ist kein einfaches Leben, vor allem im Winter. They have to spend one year here, which is not easy, especially in winter. That's it. Hallo, ich bin der Bürgermeister von Kap Horn, der südlichsten bewohnten Insel der Welt, dem Ende der Welt. Im kleinen Postamt von Capo de Hornos begrüßt Juan Andrés Valenzuela Yáñez seine Gäste. Der Offizier der chilenischen Marine ist vom Beruf Telekommunikationstechniker. Den großgewachsenen N30er mit schütterem Haar, feinen Gesichtszügen und Hang zur Ironie würde man eher an einer Universität erwarten als hier am Rand der Zivilisation. Ein Jahr lang haben er und seine Familie hier gelebt. Mittlerweile sind sie wieder zurück am Festland. Ich lebe hier zusammen mit meiner Familie, meiner Frau Paula, meinem Sohn Matthias und unserem Pudel Melchor. Wir dienen hier für 12 Monate unserem Heimatland Chile. Wir kümmern uns um die meteorologische Station und leiten die Wetterdaten an die Schiffe weiter. Außerdem halten wir fest, welche Schiffe diese Gegend befahren. Manchmal empfangen wir auch Besucher von Kreuzfahrtschiffen und erklären ihnen alles. Zum Beispiel das Gedicht von Sara Vial auf dem Denkmal für die ertrunkenen Seeleute. Wir geben ihnen unser Wissen und unsere Liebe, die unsere Besucher auf Kap Horn brauchen. Vielen Für die Ertrunkenen hat die chilenische Schriftstellerin Sara Vial ein Gedicht verfasst, das auf einer Tafel vor dem Cap Horn-Monument steht. Zweisprachig in Englisch und in Spanisch. Soy el albatros que te espera en el final del mundo. Ich bin der Albatros, der auf dich wartet am Ende der Welt. Soy el alma olvidada de los marineros muertos. Ich bin die vergessene Seele der toten Seeleute, que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra. Die von allen Meeren der Erde kamen und vor Cap Horn kreuzten. No, el amor de la familia hay que estar muy unido todo el año. Juan Yáñez ist sichtlich stolz. Er und seine junge Familie haben sich für ein Jahr verpflichtet, hier auszuharren. Die Aufgabe des Offiziers besteht vor allem darin, chilenische Präsenz an diesem symbolträchtigen Ort zu demonstrieren. Alle vorüberfahrenden Schiffe müssen dem Militär gemeldet werden. Denn zwischen Chile und Nachbar Argentinien schwelt ein alter Streit über den Grenzverlauf im südlichen Patagonien und auf Feuerland, das etwa 200 Kilometer entfernt liegt. Sí, sí. Para mí es un honor estar acá, junto a mi familia, recibiendo a los visitantes, los turistas todos los días. Für mich ist es eine Ehre, zusammen mit meiner Familie hier zu sein und die Besucher in Empfang zu nehmen. Im kleinen Verkaufsraum des Postamtes stehen Ehefrau Paula und Sohn Matthias und verkaufen Ansichtskarten. Denn fast alle Besucher wollen hier ein postalisches Lebenszeichen in die Heimat schicken, versehen mit dem begehrten Sonderstempel. Nebenbei verdient sich Familie Yáñez mit dem Verkauf von Cap Horn-Devotionalien wie Kaffeetassen, T-Shirts oder bedruckten Wandtellern ein paar Pesos hinzu. Aber zwischen April und Oktober, wenn es Winter auf der Südhalbkugel ist und auf Cap Horn noch stürmischer, noch verregneter, verirrt sich so gut wie kein Kreuzfahrtschiff mehr hierher. Am Anfang war seine Familie gar nicht begeistert von der Vorstellung, zu dritt weit entfernt von der Heimat zu leben. Aber jetzt lieben alle diesen Ort, die Natur, die Vögel, sogar den Wind, sagt Juan Yáñez. Es haben alle zusammen darüber gesprochen und es war eine Entscheidung der ganzen Familie, auch meiner Kinder, meines jüngsten Sohnes Matthias und meines Ältesten, der hier in Patagonien an der Universität in Punta Arenas studiert. Wir sind eine Familie, die sehr zusammenhält. Wir haben alle gemeinsam entschieden, hierher zu gehen. Das Leben auf Cap Horn verlangt viel ab, erklärt Juan. Der nächste Arzt zum Beispiel ist hunderte Kilometer entfernt. Und in einem Notfall kann der Hubschrauber aufgrund der Wetterverhältnisse auch nicht immer hierher kommen. Eine Voraussetzung für diesen Job ist es, dass man zum Beispiel am Blinddarm operiert wurde, erzählt Juan. Auch die Zähne müssen bei allen Familienmitgliedern in gutem Zustand sein. Man kann ja nie wissen. Außerdem mussten er und seine Frau eine Erste-Hilfe-Prüfung ablegen, um bei einem Unfall, einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder Vergiftung sich gegenseitig helfen zu können. Ich beobachte die Wetterverhältnisse hier und ich führe Aufzeichnungen über jedes Schiff, das vorbeikommt. Alle 3 Stunden muss ich über den Meereszustand, das Klima und den Wind informieren. Das Wohnzimmer der Familie Yáñez erinnert an ein Marinemuseum. Überall hängen Fotos von Schiffen und grimmigen Männern mit zerzausten Bärten. Es gibt Urkunden, Seekarten, Kompasse und nautischen Krimskrams. Möbel habe man nicht mitnehmen können, sagt Juan. Im Haus war alles vorhanden. Waschmaschine, Fernseher, Fahrräder, eine Playstation. Dafür hat jeder aus der Familie einige Andenken und Erinnerungsstücke eingepackt, vor allem Fotos und Kuscheltiere. Fernsehen schauen sie selten, der Empfang ist so lala. Bei gutem Wetter sind alle 3 draußen auf der Insel. Manchmal langweilt sich sein Sohn, dann vermisst er seine Freunde. Deshalb bringt jede Familie einen Hund mit. Fehlt seiner Frau und ihm nicht ein Restaurant oder der Gang zum Friseur? No, el amor de la familia hay que estar muy unido Nein, die Liebe zur und in der Familie macht das wett. Man muss sehr zusammenhalten, das ganze Jahr über, um Konflikte und Streitigkeiten, die gewöhnlicherweise passieren, zu verhindern. Aber die Liebe löst alles. Also es gibt kein Problem. Wenn das Versorgungsschiff der chilenischen Marine die bereits vor Monaten bestellten Lebensmittel anliefert, dann freuen sich alle auf Tomaten, Salat und Obst. Auf Dinge, die nicht alltäglich sind, wenn man auf Chiles Außenposten lebt. Die Bestellung gibt die Familie per Internet durch. Familie Yáñez ist vermutlich die einsamste der Welt. A la familia sobre todo. Es muy importante el amor de la esposa, de los hijos. Es muy importante para poder estar acá un año solos. Vor allem die Liebe der Ehefrau und der Söhne ist sehr wichtig, um hier ein Jahr allein zu sein, abgeschnitten von der Zivilisation. Sohn Matthias ist 12 Jahre, ein Jahr ohne Schule, das klingt doch wie im Kinderparadies. Nein, mein Papa ist mein Lehrer. Sein Vater unterrichtet ihn, sagt Matthias. Das ist wie Schule, aber doch ganz anders. Ist er ein guter Lehrer? Mein Papa ist ein sehr, sehr guter Lehrer. Plötzlich wird Expeditionsleiter Francisco Cardenas hektisch. Der Kapitän habe befohlen, die Isla de Hornos schnellstens zu verlassen. Der Wind hat aufgedreht, der Wellengang ist stärker geworden. Okay, and then immediately you always have to step onto the bow of the Zodiac. Ein Sturm ist im Anmarsch, was sonst? Trotzdem bleibt ein Gefühl der Zeitlosigkeit, das jeden ergreift, der Cap Horn besucht. Ein Ort, an dem die industrielle Revolution, Kultur- und Religionskämpfe, heiße und kalte Kriege, Reichtum und Armut, Elend und Überfluss, all der Wandel, den die Menschheit über den Planeten gebracht hat, spurenlos geblieben sind. Eine letzte Frage aber will noch beantwortet werden. Ja, ich habe eine lustige Geschichte. Eines Tages, wir waren ganz alleine. Meine Frau und ich waren also sehr liebevoll zueinander und ich stieg aus der Dusche ohne Handtuch, nackt. Und als ich hier am Verkaufsraum vorbeikam, Sie glauben es nicht, da standen plötzlich Touristen vor mir. Niemand hatte uns darüber informiert, dass ein Schiff mit Besuchern kommt. Mein Gott, als die Touristen da standen, war ich ohne Handtuch bekleidet. Verstehen Sie? Und der Wanderalbatros auf seinem Denkmalsockel mahnt an die Untergegangenen vor Cap Horn. Pero ellos no murieron en las furiosas olas. Doch sie starben nicht in den tobenden Wellen. Hoy vuelan en mis alas hacia la eternidad. Heute reisen sie auf meinen Schwingen in die Ewigkeit. En la última grieta de los vientos antárticos. Mit dem letzten Aufbrausen der antarktischen Winde. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.